Abschnitt 15 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Abkürzungen des Stromlaufs, Stephen. Die vorstehenden trockenen Einzelheiten sind in einer Beziehung von Wichtigkeit. Sie geben mir Gelegenheit, eine der sonderbarsten Eigenheiten des Mississippi zu besprechen, die, dass seine Länge von Zeit zu Zeit abnimmt. Wenn man eine lange geringelte Apfelschale in die Luft wirft, so wird sie sich so ziemlich wie eine Strecke des Mississippi gestalten, das heißt, wie die 900 bis 1000 Meilen, die sich von Kairo um Staate Illinois südwärts bis New Orleans erstrecken. Dieser Teil des Stromes ist wunderbar gekrümmt und hat nur hier und da und in zweiten Zwischenräumen kurze, gerade Strecken. Die 200 Meilen lange Strecke von Kairo nordwärts bis St. Louis dagegen ist keineswegs so gekrümmt, da dort felsiges Land ist, in welches der Strom nicht viel einschneiden kann. Das Wasser höhlt die angeschwemmten Ufer des unteren Stromes zu tiefen, hufeisenförmigen Kurven aus. So tief, dass, wenn man an manchen Stellen an einem äußersten Ende des Hufeisens ans Ufer gehen und die ein Viertelstündchen breite Landzunge überschreiten würde, man sich niedersetzen und ein paar Stunden ausruhen könnte, während der Dampfer mit einer Geschwindigkeit von 10 Meilen in der Stunde um den langen Ellenbogen fährt. Wenn der Strom rasch anschwillt, braucht ein Spitzbube, dessen Pflanzung vom Ufer entfernt liegt und deshalb von geringem Wert ist, nur die günstige Gelegenheit abzupassen, in einer dunklen Nacht eine kleine Rinne über den schmälsten Teil der Langzunge zu graben und das Wasser in diese zu leiten. Und in überraschend kurzer Zeit hat sich ein Wunder ereignet. Der ganze Mississippi hat jenen kleinen Graben in Besitz genommen und die Pflanzung jenes Spitzbuben an das Ufer versetzt und zu deren Wert vervierfacht, während die früher wertvolle Pflanzung des anderen jetzt weit draußen auf einer großen Insel liegt. Der alte, sie umspülende Wasserlauf wird bald versanden, Boote können nicht mehr an sie herankommen und die Pflanzung sinkt auf den vierten Teil ihres vorigen Wertes herab. Auf jenen schmalen Landzungen wird daher, wenn es notwendig erscheint, scharfe Wache gehalten, und wenn etwa einer beim Ziehen eines Grabens betroffen werden sollte, so ist alle Aussicht vorhanden, dass er niemals eine zweite Gelegenheit dazu finden wird. Und nun beobachte man einige der Folgen dieses Geschäfts. Port Hudson gegenüber befand sich einst eine Landzunge, die an der schmalsten Stelle nur eine halbe englische Meile breit war. Man konnte in 15 Minuten hinübergehen, wenn man aber die Reise um das Kap auf dem Fluss machte, hatte der Weg eine Länge von 35 Meilen. Im Jahre 1722 stürzte der Strom durch den Hals jener Landzunge, verließ sein altes Bett und verkürzte sich so um 35 Meilen. In derselben Weise verkürzte er sich 1699 bei Black Hawk Point um 25 Meilen. Ein Durchstich unterhalb Red River Landing vor etwa 40 oder 50 Jahren verkürzte den Strom um 28 Meilen. Wenn man heutzutage vom südlichsten dieser drei Durchstiche zum nördlichsten fährt, hat man einen Weg von 70 Meilen. Vor 176 Jahren war der Weg 158 Meilen lang. Eine Verkürzung von 88 Meilen auf jene unbedeutende Entfernung. Zu irgendeiner vergessenen Zeit wurden Durchstiche gemacht bei Vidalia in Louisiana, bei den Inseln 92 und 84 und bei Hales Point. Dieselben verkürzten den Strom im Ganzen um 77 Meilen. Seit der Zeit, die ich auf dem Mississippi zugebracht habe, sind ferner bei Hurricane Island, bei der Insel 100, bei Napoleon in Arkansas, bei Walnut Bend und bei Council Bend Durchstiche vorgenommen worden, die den Strom insgesamt um 67 Meilen verkürzt haben, während zu meiner Zeit noch eine Verkürzung bei American Bend um mindestens 10 Meilen vorgenommen wurde. Der Mississippi war also vor 176 Jahren zwischen Kairo und New Orleans 1215, nach dem Durchstich von 1722 1180, nach demjenigen bei American Bend 1040 Meilen lang, seitdem hat er sich um 67 Meilen verkürzt, so dass er also jetzt 973 Meilen lang ist. Wenn ich es nun machen wollte, wie jenige gewichtigen Gelehrten und nach dem, was in jüngster Zeit geschah, zu beweisen anfangen wollte, was in der fernen Vergangenheit sich ereignet hat oder in der fernen Zukunft geschehen wird, so hätte ich hier die günstigste Gelegenheit. Die Geologie hat nie eine solche Chance, noch so genaue Daten gehabt, auf die sie bauen konnte, und ebenso wenig die Entwicklung der Arten. Die Eiszeiten sind etwas Großes, aber vag, sehr vag. Man beachte gefälligst. Im Laufe von 176 Jahren hat sich der untere Mississippi um 242 Meilen verkürzt, also im Durchschnitt um etwas mehr als 11/3 Meilen jährlich. Es kann also jedermann, der nicht blind oder blödsinnig ist, genau erkennen, dass in der alten ooliitischen siluranischen Periode, nächsten November werden es gerade 1 Million Jahre, der untere Mississippi über 1.300.000 Meilen lang war und wie eine Angelroute über den Golf von Mexiko hinausragte – Und aus demselben Grund kann jeder vernünftige Mensch sehen, dass der untere Mississippi heute über 742 Jahre nur noch 1¾ Meilen lang sein, die Straßen von Kairo und New Orleans aneinanderstoßen und die beiden Städte unter einem Bürgermeister und gemeinsamen Stadtrat weiterarbeiten werden. Es ist etwas Bezauberndes um die Wissenschaft. Man erhält so bedeutende Zinsen an Mutmaßungen für eine so geringe Kapitalsanlage an Tatsachen. Wenn das Wasser durch einen der erwähnten Gräben zu fließen beginnt, ist es Zeit, dass die Leute in der Umgebung weiterziehen. Das Wasser schneidet die Ufer wie ein Messer hinweg. Sobald der Graben erst 12 oder 15 Fuß breit ist, ist das Unheil so gut wie vollendet, denn keine Gewalt auf Erden kann ihm jetzt Einhalt tun. Hat die Breite etwa 300 Fuß erreicht, so beginnen sich die Ufer in Stücken von der Größe eines halben Morgen abzuschälen. Die Strömung um die Biegung betrug früher nur 5 Meilen stündlich. Jetzt hat sie durch die Kürzung der Entfernung schrecklich zugenommen. Ich war an Bord des ersten Dampfboots, das den Durchstich bei American Bend zu passieren versuchte, aber wir kamen nicht hindurch. Es war gegen Mitternacht und eine sehr stürmische Nacht dazu. Donner, Blitz und heftige Regengüsse. Wir schätzten die Geschwindigkeit der Strömung in diesem Durchstich auf 15 bis 20 Meilen stündlich. Mehr als 12 oder 13 Meilen konnte aber das beste Boot selbst bei günstigstem Wasser nicht machen und es war daher vielleicht töricht, die Durchfahrt überhaupt zu versuchen. Herr Braun war aber ehrgeizig und setzte die Versuche fort. Die Gegenströmung längs des Ufers unterhalb der Landspitze war fast ebenso stark wie die Strömung draußen auf der Mitte. Wir flogen daher am Ufer hinauf wie ein Blitzzug, sammelten allen Dampf an und hofften, über die bei der Landspitze einbrechende Hauptströmung hinauszukommen. Aber alle unsere Anstrengungen waren nutzlos. Sobald die Strömung uns traf, drehte sie uns herum wie einen Kreisel. Das Wasser überflutete das Vordeck und das Boot legte sich so stark auf die Seite, dass man sich kaum auf den Füßen halten konnte. Im nächsten Augenblick waren wir unten im Fluss und mühten uns aus allen Kräften, nicht in die Wälder zu geraten. Wir wiederholten den Versuch 4-mal. Ich stand auf der Treppe zur Bug, um zu beobachten, und es war erstaunlich zu sehen, wie plötzlich das Boot herumwirbelte und sich wendete, sobald es aus der Gegenströmung kam und der Hauptstrom den Bug traf. Die Erschütterung und das Zittern war fast so stark, als wenn wir mit vollem Dampf auf eine Sandbank gelaufen wären. Beim Licht der Blitze konnte man erkennen, wie die Farmhütten und das gute Ackerland in den Strom purzelten. Das dadurch verursachte Krachen war gar kein übler Versuch zum Donnern. Als wir einmal herumwirbelten, hätten wir beinahe ein Haus mitgenommen, durch dessen Fenster ein Licht schien und das gleich darauf in den Strom fiel. Niemand konnte bei uns auf der Back bleiben. Das Wasser fegte in Fluten darüber, so oft wir quer in die Strömung gerieten. Nach unserem 4. Versuch kamen wir im Walde 2 Meilen unter dem Durchstich zum Stillstand. Das ganze Land war dort natürlich überschwemmt. Ein paar Tage später war der Durchstich 3/4 Meilen weit. Die Dampfboote fuhren jetzt ohne besondere Schwierigkeiten durch und ersparten so 10 Meilen Weges. Der alte Rakursi-Durchbruch verminderte die Stromlänge um 28 Meilen. Mit demselben war eine Tradition verknüpft. Man erzählte nämlich, dass ein Dampfboot des Nachts hier entlang kam und wie gewöhnlich den riesigen Ellenbogen umfuhr, da die Lotsen vom Durchbruch noch nichts wussten. Es war eine grässliche, abscheuliche Nacht und alle Umrisse waren verschwommen und verschoben. Die alte Biegung war schon viel seichter geworden. Das Boot begann geheimnisvollen Riffen auszuweichen und hie und da auch auf ein solches aufzustoßen. Die verblüfften Lotsen fingen an zu fluchen und brachen schließlich in den ganz unnötigen Wunsch aus, nie mehr aus dieser Stelle herauszukommen. Wie das in solchen Fällen stets geschieht, wurde gerade dieses Gebet erhört, alle anderen aber nicht. Und so steuert denn jener gespenstische Dampfer noch immer in der verlassenen Strombiegung umher, um den Ausweg aus derselben zu suchen. Mehr als ein bedächtiger Schiffswächter hat mir geschworen, dass er in regnerischen, abscheulichen Nächten, wenn das Boot das obere Ende der Insel passierte, voll Furcht auf den einstigen Flussarm hinabgeblickt und dann den schwachen Glanz der Lichter jenes gespenstischen Dampfers, der Ferne in der Finsternis dahintrieb, gesehen und den dumpfen Ton der Dampfröhren und die klagenden Rufe der Lotter gehört habe. Beim Mangel an weiteren statistischen Tatsachen will ich dieses Kapitel mit noch einer Erinnerung an Stephen schließen. Die meisten Kapitäne und Lotsen waren im Besitz von Schuldverschreibungen, welche Stephen für ihm um geliehene Gelder ausgestellt hatte und die auf Summen von $250 und mehr lauteten. Stephen löste niemals diese Schuldverschreibungen ein, versäumte aber nie, alle 12 Monate zu erneuern. Selbstverständlich kam schließlich die Zeit, wo Stephen von seinen alten Gläubigern nichts mehr borgen konnte, so dass er auf neue Ankömmlinge warten musste, die ihn noch nicht kannten. Ein solches Opfer war ein gutherziger, einfacher junger Mann namens Yates. Der Name ist fingiert, doch fing der wirkliche Name ebenfalls mit Y an. Der junge Yates war Lotse geworden und hatte eine Stelle erhalten. Als er sich am Ende des Monats zum Büro begab und seine $250 in nagelneuen Scheinen in Empfang nahm, war Stephen dort. Mit silberglatter Stimme begann er zu schmeicheln und nach einer kleinen Weile hatten Yates $250 den Eigentümer gewechselt. Das Geschehene wurde bald im Hauptquartier der Lotsen bekannt, zur großen Heiterkeit und zur allgemeinen Befriedigung der alten Gläubiger. Der unschuldige Yates argwöhnte indessen durchaus nicht, dass das Versprechen Stevens, in 8 Tagen prompt zu bezahlen, durchaus wertlos sei. Zur festgesetzten Zeit forderte Yates sein Geld, allein Steven beschwichtigte ihn mit süßen Worten und erhielt eine Woche Aufschub. Wieder verlangte Yates der Verabredung gemäß sein Geld und wieder musste er sich mit überzuckerten Worten begnügen und einen weiteren Aufschub bewilligen. In derselben Weise ging es weiter. Yates suchte Steven eine Woche nach der anderen auf, aber ohne Erfolg und gab es schließlich auf. Aber nun kehrte Steven den Stil um und begann Yates überall nachzulaufen. Wo immer Yates erschien, war auch der unvermeidliche Steven und nicht nur das, sondern er strahlte auch von Liebe und floss von Entschuldigungen über, dass er nicht zu zahlen imstande sei. Nicht lange nachher drehte der arme Yates, wenn er jenen kommen sah, sich um, ergriff die Flucht und schleppte auch seine Gefährten mit, wenn er deren bei sich hatte. Es half ihm aber nichts, sein Schuldner holte ihn ein und hielt ihn fest. Mit ausgebreiteten Armen und funkelnden Augen kam Steven schnaufend und mit gerötetem Gesicht herbei, unterbrach die Unterhaltung, schüttelte die Hände des armen Yates dermaßen, dass ihm die Arme fast aus dem Gelenke gingen und begann dann etwa: »Meiner Seele, wie habe ich laufen müssen? Ich sah, dass du mich nicht bemerkt hast, und da habe ich den vollen Dampf gegeben, um dich ja nicht zu verfehlen. Da bist du ja. Da, nun bleibe stehen und lass dich ansehen. Immer noch die alten edlen Züge. Zu dem Gefährten Yates. Sieh ihn dir einmal an. Sieh ihn an, ein Vergnügen, ihn anzusehen, nicht wahr? Ist er nicht das Bild von einem Staatskerl? Ach was, Bild ist viel zu gering. Es müsste heißen Panorama. Das ist er, ein vollständiges Panorama. Ah, da fällt mir etwas ein.« Zu Yates gewendet. »Wie gern hätte ich dich vor einer Stunde getroffen. 24 Stunden lang habe ich $250 für dich aufbewahrt, habe dich überall gesucht. Ich habe bei Planten von gestern Abend 6 Uhr bis heute Morgen 2 Uhr gewartet, ohne zu schlafen oder etwas zu genießen. Meine Frau sagte, wo bist du die ganze Nacht gewesen? Ja, sage ich, diese Schuld liegt mir schwer auf dem Gewissen. In meinem ganzen Leben, sagt sie, habe ich keinen Menschen gesehen, der sich eine Schuld so sehr zu Herzen nimmt wie du. Das ist meine Natur, sage ich. Kann ich sie ändern? Nun, sagt sie, gehe zu Bett und ruhe ein wenig. Nicht eher, sage ich, als bis dieser arme, edle junge Mann sein Geld hat. Und so blieb ich denn die ganze Nacht auf und heute Morgen eilte ich wieder hinaus und der Erste, den ich traf, erzählte mir, du hättest dich auf dem Großtürken verheult und seist nach New Orleans gefahren. Wie ich das hörte, musste ich mich an einem Hause halten und weinen. Helf mir der Himmel, ich konnte nicht anders. Der Mann, dem das Haus gehörte, kam heraus und musste den Platz mit einem Lappen aufwischen. Er sagte, er hätte es nicht gern, wenn die Leute sein Haus beweinten. Es war mir zumute, als hätte die ganze Welt sich gegen mich verschworen, und als ich dann vor einer Stunde in einer Pein, die kein Mensch zu begreifen vermag, weiterging, begegnete ich zufällig Jim Wilson und gab ihm die $250 als Abschlagszahlung. Und nun muss ich dich hier finden und habe keinen Cent mehr. Aber so gewiss, wie ich hier auf dieser Stelle und auf dem Stein stehe, da, ich habe auf dem Stein ein Zeichen eingekratzt, um mich seiner zu erinnern, will ich mir das Geld leihen und es dir morgen Mittag punkt 12 Uhr zurückzahlen. Nun, lieber Yates, steh still und lass mich dich noch einmal ansehen. Auf diese Weise ging es weiter. Yates wurde das Leben zur Last. Er konnte seinem Schuldner und dessen schrecklichen Jammer, dass er nicht zu bezahlen imstande sei, nicht entgehen. Er mochte sich nicht mehr auf der Straße sehen lassen, weil er fürchtete, dass Steven an der Ecke auf der Lauer liege. Damals war der Billardsalon von Bogart ein beliebter Aufenthalt der Lotsen, die dort gewöhnlich zusammenkamen, weniger um zu spielen, als um die Neuigkeiten vom Flusse auszutauschen. Eines Morgens war Yates dort, auch Steven war anwesend, hielt sich aber außer Sicht. Als aber bald darauf alle Lotsen, welche sich in der Stadt befanden, erschienen waren, trat er plötzlich in ihre Mitte und stürzte auf Yates wie auf einen lange verlorenen Bruder zu. »Oh, wie freue ich mich, dich zu sehen! Meiner Seele, dein Anblick ist ein Trost für meine Augen!« »Meine Herren, ich schulde euch allen Geld, zusammen wohl an $40.000. Ich möchte sie bezahlen und beabsichtige sie auch zu bezahlen, bis auf den letzten Cent. Ihr alle wisst, ohne dass ich es zu sagen brauche, welchen Kummer es mir gemacht hat, dass ich solchen geduldigen und edelmütigen Freunden gegenüber so lange die großen Verpflichtungen habe. Aber meine größte Pein, bei weitem meine größte Pein, ist die Schuld, welche ich diesem edlen jungen Manne habe, und ich bin heute Morgen eigens hierher gekommen, um euch mitzuteilen, dass ich endlich eine Methode gefunden habe, nach welcher ich alle meine Schulden bezahlen kann. Und ganz besonders lag mir daran, dass er hier sei, wenn ich diese Mitteilung machte. Ja, mein getreuer Freund, mein Wohltäter, ich habe die Methode gefunden. Ich habe die Methode entdeckt, nach welcher ich alle meine Schulden bezahlen will, und du sollst auch zu seinem Gelde kommen. In den Blicken Yates dämmerte die Hoffnung auf, dann fuhr Steven mit wohlwollendem Lächeln und Yates die Hand aufs Haupt legend fort. Ich will sie alle in alphabetischer Reihenfolge bezahlen. Damit drehte er sich um und verschwand. Den verblüfften und nachsinnenden Lotsen wurde die volle Bedeutung der Stevenschen Methode erst nach ein paar Minuten klar, worauf Yates mit einem Seufzer brummte. Nun, die Ys haben eine prächtige Aussicht. In dieser Welt wird er nicht weiter als bis zu den Cs kommen. Ende von Abschnitt 15.